Deutschland in deiner schwärzesten Stunde, du bist verlassen, doch nicht allein. Mit dir sind treue Kameraden im Bunde, der morgige Tag wird unser sein. Hass und Vergeltung haben wir uns geschworen, unsere Herzen, die wurden zu Stein. Doch tiefen im Stein, da brennt noch ein Feuer, die Flamme.